Danke genügt fürs Erste. Und jetzt also, Weihnachten ist das Fest des Schenkens. Und da wir uns wahrscheinlich zu Weihnachten hier nicht mehr sehen werden, bitte ich Sie, mir heute schon was zu schenken. Und ja, Sie wissen schon was, ne? A, Aufmerksamkeit und B, Gehör. Und wenn Sie mir schon nicht schenken wollen, dann bitte ich Sie, mir zumindest Ihr Ohr zu leihen. Sie können sich das Ohr nachher vorne an der Kasse wieder abholen, ne? Ja, ja, nicht jeder, der die Bretter, die die Welt bedeuten, betritt, merkt, dass er auf dem Holzweg ist. Ich bin heute so glitschig. Nein, nein, es hat keinen Sinn, den Brunnen zuzuschütten, wenn das Kind verbrannt ist. Jeder sollte sein eigener Hirte sein, jeder sollte sich hüten. Und zwar davor, dass einem die anderen Leute das Fell über das Ohr hauen, ne? Ja, ja, manchmal kommt man mit einem blauen Auge davon, dass man einem anderen geschlagen hat, ne? Aber wer einen Schaden hat, spottet jeder Beschreibung. Liebe Spottfreunde, es darf für uns kein Äußerstes geben, zu dem wir nicht entschlossen wären, und keine Lauer, auf der wir nicht lägen. Und wie, bitte, wie sagt schon Madame Plessé, die Vielfältige? Sie sagt, lieber eine Stumme im Bett als eine Taube auf dem Dach. So. Wir haben nun mit dem Anfang begonnen. Und so ein Anfang ist ja immer schrecklich. Und, aber der Anfang war doch nicht so schrecklich, denn unsere Sozialisten, unsere Solisten hier auf der Bühne, das sind die 11 Imichs. Ja, 8 sind leider krank. Also wir haben 3 sind noch nach, nicht? Das ist zum Beispiel unser Kapellmeister. Er hat sich das schwerste Instrument ausgesucht. Ja, heben Sie mal so ein. Das heißt auch Flügel dabei. Flügel ist leicht, nein. Ja. Und zweitens, in der Mitte als Mittelstürmer sitzt Valentin. Er zupft die Guitarre, nicht? Ja, er zupft einen flotten Darm, kann man sagen. Und? Ja. Und links außen sehen Sie Hans Günther. Das ist unser Bassist. Der spielt mal Bass, mal spielt er besser. Also, aber heute hat er versprochen, am besten zu spielen. So, das war das, nicht? Ja, was machen wir nun? Ach so, ja, ja, ich weiß. Wenn Sie sich jetzt alle ein Programm gekauft hätten, nicht? Braucht ihr ja nicht zu sagen, was jetzt kommt, nicht? Ja, jetzt kommt etwas ganz anders. Es wäre ja auch albern, wenn wir dasselbe nochmal machen würden, nicht? Das wird Sie auch gar nicht interessieren, deshalb erzähle ich es Ihnen auch. Ich wohnte bis gestern hier bei einem befreundeten Ehepaar, die sind sogar miteinander verheiratet. Und die bewohnen ein reizendes Häuschen, also, und die waren ganz aus demselben, wie ich mit einem Mal dort so auftauchte, nicht? Und die haben auch einen schönen Garten, der umzingelt das Häuschen. Und im Garten steht eine Buche, wie sie im Buche steht. Und ich ließ sie recht stehen und ging ins Häuschen. Und es grenzt ja bei Ihnen nicht nur ein Zimmer an das andere, sondern schon fast an Wahnsinn, wie viele Bilder die an den Wänden hängen haben, um die Nägel zu zieren. Ja, die haben einen echten Weinbrand. Einen echten Rembrandt, nicht Rembrandt. Das, oh, ich bin ganz verstreut heute. Also... Ja, und dann haben Sie auch so kleine Radierungen, nicht? In den Geschäftsbüchern. Also, Menschen wie du und ich. Also, und? Aber dafür haben Sie einen großen Hund. So einen Hund für 6 Personen. Leider, der hat eine Ungezogenheit, der leckt immer so. Darum heißt er auch Götz. Also, und der hat... Dieser... Na, bitte... Naja, nehmen Sie sich ein bisschen zusammen, wirklich. Wir sind ja nicht zum Vergnügen hier, nicht? Also. Oh, der Hund hat ein sehr langes Fell. Also ich habe sowas von Fell, habe ich noch nie gesehen. Nicht? Der hat keine Flöhe, der hat Mäuse. Ja. Und wo er bellt, ist vorne. Und also, und dieser... Und sie, die Hausfrau, die hat Kleider schön, also 2 bis 8, glaube ich, ich weiß nicht, also sie trägt die Kleider, der Mann die Kosten, ne? Und sie ist so eine richtige Hausfrau, die hat ihre Augen überall, ne? Also, auch an Füßen und so, also diese, ne? Und dagegen nimmt sie Tabletten, ne? Das, ja, auch gegen die abstehenden Ohren und so, und also reizend. Und sie ist in Behandlung bei 2 Ärzten. Beim Älteren, wenn sie krank ist, beim Jüngeren, wenn ihr was fehlt. Und der Mann muss abwaschen, nicht? Ja, ja. Der trägt nicht nur das Geschirr in die Küche, sondern es auch mit Würde. Und gestern Abend, da sagte die Hausfrau dann zu mir, ob ich nicht mit ihr eine Portion Schach spielen wolle. Ich sagte, oh ja, ne Frau, das mache ich aber gern, natürlich. Nur habe ich gar keine Ahnung vom Schach. Nicht? Ich weiß gar nicht, muss man da reizen, nicht? Oder was? Oder muss ich da bedienen, nicht? Oder muss ich 2 drücken? Ich weiß ja nicht. Ich hätte am liebsten mich gedrückt, nicht? Aber ich wollte die Dame nicht kränken. Und dann kam sie mit so einem gemaserten Brett an und mit so kleinen Püppchen, nicht? Und sagte, stellen Sie doch die auf. Ich stelle mir bei mir die Weißen. Und da hat sie also die Weißen aufgestellt. Und ich sagte, die Frau, ich habe schon so lange nicht mehr geschacht. Ich weiß gar nicht, wie das ist, nicht? Ach, soll ich helfen? Also sehen Sie, hier in der ersten Linie kommen hier die Bauern, nicht? Und, ah, sagte ich, und dahinter steht dann Familie Rehwinkel. Ja. So jagte ein Scherz denselben. Und dann sagte sie, also bitte machen Sie einen Zug. Also ich sagte, nee, Frau, ich rauch gar nicht. Nein, sagte sie, Sie sollen spielen, einen Zug machen, ne? Ach so, ja bitte, wenn Sie wollen, die Frau. Naja, aber sie konnte wohl keinen Zug vertragen. Ja. Seit gestern wohne ich nicht mehr da. Ja, Ihnen gönne ich jetzt auch etwas, und zwar etwas ganz Außerordentliches. Sie erleben jetzt ein Theaterstück. Aber keins, was wir auswendig gelernt haben. Nein, mit Cousinen, mit Nichten. Ein Stück aus dem Hut, aus dem Stegreif gespielt. Hier, was uns gerade einfällt. Nicht so und so. Also, und zwar, irgendeine kleine Ehetragödie spielen wir. Der Mann, die Frau, der Hausfreund. Ich bin der Hausfreund natürlich, nicht? Und wir spielen jetzt eine kleine Handlung, haben uns auch so zurechtgebastelt, aber wir wollen uns ganz schwer machen. Wir wollen versuchen, jedes Wort in dem nun zu spielenden Stück mit ein und denselben Buchstaben beginnen zu lassen. Und Sie, meine lieben Damen und die Ihnen nachlaufen, Sie. Ja, ach, Sie nicht, nee. Also Sie sollen uns irgendeinen Buchstaben des deutschen Alphabets, 26 Möglichkeiten, da zurufen. Und wir wollen versuchen, diesen Buchstaben zu verarbeiten. Darf ich um irgendeinen Buchstaben bitten? Y. Hatten wir gerade gestern, nicht? Wir wollen sicher... Wir wollen es ja nicht wiederholen, nicht? Also. Was? Ja, ich gehe ja gleich. G ist gut. G hatten wir noch nicht. G wie Gustav. Moment, lass mich mal nachdenken. G ist heute dran. Ja. G ist heute dran. Wir versuchen, ein Stück zu spielen, in dem jedes Wort mit G beginnt. Gong. Geliebte Gisela. Geliebter Gregorius. Günstige Gelegenheit. Gatte ging? Geschäftsreise. Guxhafen. Groß-Gerau. Groß-Gerau. Glänzende Geldgegend. Getränk gefällig? Genialer Gedanke. Gerade Gewürzgurke gegessen. Gesundheit. Gleichfalls. Gutes Gesöff. Glücklich. Gebiss. Oh. Gewiss, gewiss. Geht ganz gut, gell? Gib Gas! Gemeines Gesindel. Giftiger Gatte geifert Galle. Genug gesehen. Große Gemeinheit. Gespräch gänzlich geschäftlich. Gewürzgurkengeplauder. Gerede. Gedrucktes gelesen. Günthers Grastrommel. Glaube gar nichts. Greife Gewehr. Gefährlicher Gammler. Gnade, Gnade, gütiger Gatte. Gustav, Genosse. Geh, Gangster. Grüß Gott. Gesäß getroffen. Und jetzt kommen wir zum literarischen Teil dieses Programms. Sie hören als, Sie wissen vielleicht gar nicht, dass ich einige Bücher geschrieben habe. Oh Gott, ich will es nicht zeigen. 3 Stück. Ich will keine Reklame für meine Bücher machen. Nein, nein. Kosten 89. Und also sehen Sie um. Und wenn Sie erlauben, dann möchte ich Ihnen. Sie hören 2 Balladen hintereinander. Ritterballaden. Die erste ist aus dem Jahr 1106 und die zweite aus dem Jahr 1611. Es war einmal ein altes Schloss und Kunibert, so hieß der Boss. Er hatte Mägde, hatte Knechte und eine Frau, das war das Schlechte. Ihr Mund war breit, ihr Hals war lang und es klang scheußlich, wenn sie sang. Da zielte er mit Korn und Kimme und Wut auf sie, das war das Schlimme. Es machte Bumm, natürlich lauter. Dann fiel sie um. Zum Himmel schaut er und spricht das Auge voll Gewässer. Vielleicht singt sie da oben besser. So, das war die. Und jetzt kommt die... Nein, nicht. Bitte. Na, nicht immer nach jedem. Ich sag schon wenn. Nicht? Also, wirklich, wissen Sie, wenn man so wie ich die 30 erreicht hat... und schon einige Falten die Stirn haben, sich auf dieser zu zeigen. So. So reibe man sich früh morgens nicht zu spät Morpheus' Arme aus den Augen. Nein, man hänge die dumpfe Stube an den Nagel, werfe sich den Hut um die Schulter und eile an die frische Luft, um sie zu schnappen. Man braucht deswegen nicht gleich ins Ausland zu reisen, nicht? Na, zum Beispiel nach Italien, in das Land der Pomeronen und Zitranzen. Nicht? Ach, Papa la Pup, ich meine, Rom ist auch nicht an einem Tag von der Wölfin gesäugt worden. Oder wer reist schon nach Griechenland, nicht? Wo die kleinen Kinder Alpha Alpha sagen, wenn sie AA meinen. Nein, unser deutscher Wald ist auch etwas Schönes. Trauen für wahr, wirklich. Besonders hier in dieser Gegend, nicht? So viel Wald. Man geht hinein, links ein Baum, rechts eine Bäumin. Man geht hindurch, ganz langsam, aber auch nicht zu langsam, sonst wuchert einem Efeu um die Füße, nicht? Und dann fällt man aufs Antlitz. Nein, also das ist... Und da, oh, was sehe ich? Ein Hase, ein Hase. Er ist ebenso furchtsam wie schmackhaft. Weil er das weiß, ergreift er sein Panier. Der hat keine Lust, sich über seinen eigenen Haufen schießen zu lassen. Ne? Da, ein Reh, ein Reh, ein Kontra. Nein, das ist leider. Nein. Entweder alle oder keiner. Aber jetzt sehen Sie. Aber jetzt, ich ergreife noch mal mein Buch. Ich will keine Reklame für das Buch machen. Kostet 89. Aber sehen Sie, es hat 111 Seiten. Darf ich Sie bitten, irgendeine Seite mir zuzurufen? Ich lese es dann vor, was da steht. 63. 63, bitteschön, 63. Es steht gar nichts. April, ja. Ja, ja, ja. Nein, aber es ist so, wissen Sie, wenn man als Dichter völlig unerwartet, so wie heute hier, gebeten wird, oder auch nicht, aus seinen Werken etwas vorzutragen, nicht, dann fasse man sich. Aber kurz. Aber kurz, das ist das hüpfende Komma. Der springende Punkt. Nicht? Also, deswegen lese ich Ihnen jetzt einige Vierzeiler vor. Ich kann sie ja auch alle auswendig, aber es macht sich immer besser, wenn es heißt, ein Dichter liest aus seinen Werken. Nicht? Also zum Beispiel, das Leben kommt auf alle Fälle aus einer Zelle. Doch manchmal endet's auch bei Strolchen in einer solchen. Oder hier. Die alten Zähne wurden schlecht und man begann sie auszureißen. Die neuen kamen gerade recht, um mit ihnen ins Gras zu beißen. Nee, das war nicht so gut. Das lassen wir morgen weg. Nee, also, das gilt nicht. Oder die Nase, wenngleich die Nas, ob spitz, ob platt, zwei Flügel, Nasenflügel hat, so hält sie doch nicht viel vom Fliegen. Nee, das Laufen scheint ihr mehr zu liegen. Und jetzt... Ich trage mein Haar heute offen. Ja, schön, bitte. Also gut, wir wollen über ausgefallene Dinge nicht sprechen. Also. Ich würde mich ja sehr gerne mal an das Klavizimbel setzen und etwas pianieren, soll ich mal? Ja? Oh, ja, ja. Also, ich sage gleich, ich bin nicht Elli Ney, aber trotzdem, ich... Fassi. Ach, oh. Nee, das geht nicht. Zu kurz, ne? Doch, geht. Geht, ja. Dankeschön. So, vielen Dank, genügt schon, danke. So. Ma, oh, das Glöckchen. soll hier es verstimmen. Ja, aber worüber bloß? Ne? Nee, das ist ein schöner Flügel, wirklich. Also ich muss sagen, Sie hören jetzt ein melodramatisches Werk. Die Oase. Die Oase träumt im Schatten hoher Palmen, deren Wedel leise wippt. Leise wippen, leise wippen. Genug gewippt, ne? Ein paar tote Menschenschädel, die schon bessere Zeiten hatten, liegen rum, liegen rum, liegen rum. Liegen rum, was soll man sonst machen, ne? Sonst keine Seele, nicht. Da, nee, da. Früher klein hatte ich die Augen. Da, plötzlich kommen zwei Kamele, erst ein großes, schweren Schrittes. Und dann kleines, leichten Trittes. Sie benetzen ihre Kehle mit des Tümpels drüber Soße. Und dann enteilen die Kamele erst das Kleine, dann das Große. Sagt schon Fritz Nietzsche in seinem Buch, Na also sprach Zahnarzt Dustra? Da sagt er zum Beispiel, Frauen sind unberechenbar wie die Bank von England und ebenso schwer zu fassen wie ein Stück Seife in der Badewanne. Frauen sind veränderungsbedürftig wie der Mond und sie schwanken in ihren Gefühlen hin und her wie ein Diadem auf dem Haupte einer Kuh. Und ich habe deswegen auch ein kleines Gedicht gemacht, das heißt Die Kuh. Wenn Sie im Moment Zeit haben, ich würde es Ihnen gerne unterbreiten. Das Gedicht geht ungefähr so. Die Kuh. Auf der saftig... Was? Auf der... Achso. Nein, das kann man auch so machen. Auf der saftig grünen Wiese weidet ausgerechnet diese eine Kuh. Ach, ihr Herz ist voller Sehnen und im Auge schimmern Tränen ab und zu. Was ihr schmeckte wie der Kauze mit der Schnauze, dann verdaut sie und macht Mu. Träumend und das Maul bewegend schaut sie dämlich in die Gegend. Grad wie du. Naja, nee, das war nicht so gut, nicht? Das lassen wir morgen weg. Also, und dieser halb und deswegen hören Sie noch ein kleines Lied des Volkes, Volkslied. Wenn ich ein Mundschmiss wär, also Mundschmiss, das ist der feinere Ausdruck für Maulwurf. Nee? Ich beginne abermals. Wenn ich ein Mundschmiss wär und auch zwei Schaufeln hätt, grüb ich mich ein, weil ich kein Mundschmiss bin und keine Schaufeln hab, lass ich es sein. Ja, nein, nicht nach jedem, nicht nach jedem. Das ist, ich sag schon, wenn. Der Wurm ist auch nicht gut. Der Wurm, das ist auch, das geht so. Am Fuß von einem Aussichtsturm saß ganz erstarrt ein langer Wurm. Doch iPods, ja, heißt so. iPods, ich kann das Ei auch weglassen. Doch, Pots. Da kommt, ja, ich war früher kleiner, hatte ich die Augen hier, nicht? Also, doch, Potz, da kommt die Sonne herfür, erwärmt nicht nur den Turm, auch das Tier. Da fängt der Wurm an, sich zu regen. Ein Regenwurm heißt er deswegen. Trauen für wahr. Das ist hier ein gar seelenvolles Gebäude. Ein Gebäude voller Seele. Mit großen und mit kleinen Seelen. Heute aber befinden wir uns im größten Saal dieses Gebäudes. Nämlich im großen Kursaal des Kurhauses des Staatsbades Bad Pyrmont. Außerdem befinden wir uns gesundheitlich gut. Und Sie hoffentlich auch. Der Saal ist völlig voll. Es ist auch nicht einer hier, der nicht da wäre. Die Birnen glühen. Nicht nur die der Scheinwerfer, sondern auch die der Armleute. Der Armleute, die hier, der Armleute, nämlich der Künstler, die sich diesem Scheinwerferlicht aussetzen müssen. Sie, meine Damen und Herren, haben es gut. Sie können sich hersetzen und sich von ihren Sorgen absetzen. Wir aber müssen uns einsetzen, damit wir uns durchsetzen und sie nicht entsetzen. Das war ein schwerer Satz. Auf der Bühne sehen sich hier, momentan sehen sich hier, also Hans Bunt mit seinen Philharmonikern. Es sind nicht viel Harmoniker, es sind nur 13 Harmoniker hier. Und der größte Teil von ihnen ist ständig zum Streichen aufgelegt. Immer zu streichen, das sind meistens Geiger, nicht? Einige spielen Geige, die anderen wieder Violine und so, nicht? Und da hinten hier, da zum Bleistift, stand vorhin einer, der sehr wohlhabend ist, denn der hat eine ganz große Geige. Der hat sich eine, dem genügte so eine kleine Geige nicht. Hans Bunt selbst spielt Klavier. Und gar nicht mal schlecht. Wenn man bedenkt, dass so ein Klavier viel schwerer ist als Geige, nicht? Moment. So eine Geige, nicht? So eine Geige hier. Können Sie bequem mit einer Hand heben, nicht? Und das Schwierigste, sehen Sie, hier sind solche zwei Öffnungen, hier rechts und links. Können Sie sehen, nicht? Und das sind die sogenannten F-Löcher, nicht? Und das Schwierigste der Geigentechnik ist es nun, ein Brotkügelchen so durch dieses eine F-Loch zu pusten, dass es zum anderen wieder rausfliegt, nicht? Und das soll selbst dem Paganini nur ganz selten gelungen sein, nicht? Aber so, komm. Das wäre eine kurze Abhandlung über die Geige oder Violine. Soeben hörten Sie die traurige Weise von den elternlosen Zigeunerkindern. Ja, die sogenannten Zigeunerweisen. Und es nahm sich an Vaterstadt ihrer an, der Sologeiger der Kapelle Bund, nämlich Wolfgang Marschner. Dankeschön. Er kann auch im Sitzen geigen, wie er gleich beweisen wird. Und nun, meine lieben Hie und Dasigen, erleben Sie nun Peter Igelhoff. Er hat mir streng verboten zu sagen, was er bringt. Deshalb sage ich Ihnen auch nicht, dass er als erstes seine Steuerpolka und dann als zweites Wir tanzen Katschutscha singen wird, nicht wahr? Also jetzt bitte ich um Ihr geschätztes Ohr. Wenn jetzt der Peter hier rauskommt, nicht wahr, und nochmal seine Titel nennt, tun Sie so, als ob ich Ihnen gar nichts gesagt hätte, nicht? Wenn er sagt, Steuerpolka, machen Sie, nicht? Und Katschutscha, oder Eider Daus oder irgend sowas, nicht? Oder Ha-A, Aha, nicht? Oder Dergel, nee. Ach, dergleichen. Ja, das ist, wenn man sowas abliest, nicht? Und dann mit so einer furchtbaren Handschrift noch hier, das habe ich selber geschrieben. Und nach Peter Igelhoff hören Sie einen anderen Künstler der Band von Bund. Ja, aber diesmal nicht einen, der auf der Violine geigt oder auf der Geige violiniert. Nee, einen hören Sie jetzt, der auf der Klarinette tutet. Ja, er heißt Franz Klein, ist es auch, aber auf der Klarinette ist er ganz groß. Bei Zeus, bestimmt. Zeus, ja. Er bläst die Tarantelle von Herrn Kurtlinger. Nee, von Kurt Herrlinger. Kurt Herrlinger. Ja, Kurt. Und was eine Tarantelle ist, wissen Sie ja, nicht? Das ist so eine Art Mücke. Ja, man sagt ja auch, wie von der Tarantelle gestochen, nicht? Und so, als wäre ich es, verlasse ich nun die Bühne. Weil ja immer behauptet wird, ich hätte einen Stich. Ich heiße A. Heinz Erhardt und B. Sie herzlich willkommen. Irgendein alter Lateiner, er ist wahrscheinlich schon tot, sagte mal, jubilare necesse est. Was das zu Deutsch heißt, wissen Sie wahrscheinlich, und wenn nicht, dann kommen Sie nachher zu mir. Ich sehe danach, was das heißt. Man hat nun einige Recherchen angestellt und dabei festgestellt, dass vor einigen Jahren, das werden Sie gerade hier nicht wissen, und zwar im Jahre 1648, hier in Münster der Sogen, West, der Sogen, Der sogenannte heißt das. Also der sogenannte westfälische Frieden geschlossen wurde. Und heute, jetzt kommt nämlich das Jubiläum, heute, nach genau 303 Jahren, wurde hier wieder was geschlossen. Und zwar diese Halle wegen Überfüllung. Und diese Fülle ist eigentlich eine Lehre. Ja, eine Lehre dafür, dass in einem monarchistischen, vom König Fußball totalitär regierten Bundesstaat nicht unbedingt Fußball gespielt werden muss, um einer größeren Menschenmenge die Groschen aus der Nase zu ziehen. Und das ist schön, dass Sie, liebe Nasen, also dass Sie, liebe Nasen mit Leuten dran, ja, schließlich hängt ja jeder an seiner Nase, nicht? Dass Sie überhaupt hierher geeilt sind, das ist ein Zeichen dafür, dass Sie eine gute Nase für gute Dinge haben. Obwohl Ihnen eigentlich weniger ein Nasen- als ein Ohrenschmaus bevorsteht. Und auch ein Augenschmaus, denn schließlich handelt es sich ja hier um ein farbiges Programm, um ein buntes Programm. Und das Bunte ist ja typisch für unseren Bund. Unsere neue Grenzschutzpolizei ist grün. Und guckt sie über die Ostgrenze, sieht sie rot. Die Roten wiederum sind in unseren nicht grün, weshalb viele wieder schwarz sehen. Also wie Sie sehen, hat nicht nur Südafrika, nein, auch wir haben unser farbigen Problem. Nur ist es bei uns weniger die Rasse als der Russe, der die Risse erzeugt. So, ja, doch nun, genug der Politik, sonst sagen Sie noch, Gänsefüßchen oben, Mensch, hau ab und meckern nicht. Wenn Sie noch einen Moment Zeit haben, dann möchte ich Ihnen gern hier ein Gedicht aufsagen, das ich soeben geworfen habe. Das Gedicht heißt Der Leu und die Gazelle. Durch die Wüste schreitet der Leu, blickt sich um, als wäre er hier neu, brüllt. Schreck erstarrt verharrt die Gazelle, die den Durst an schattiger Stelle stillt. Dann entfernt sich der Löwe nach Norden, keiner weiß, was aus ihm nun geworden. Die Gazelle aber rannte nach Westen. Das war für sie auch am besten. Naja, ist schon gut, so gut. Ja, die Wüste ist ja nun etwas, was hier so hineinpasst. Nicht, weil es so leer ist, wüst und leer, sondern so heiß ist. Nicht? Und nun gibt es ja nicht nur Wüsten, die heiß sind, sondern auch Steppen. Und daher kommen auch die Steppdecken. Nicht? Und ja, und dann gibt es aber noch die Prärien. Die Prärien gibt es. Und in den Prärien wachsen ja bekanntlich die Austern, die Prärieaustern, nicht? Ja, und die machen uns fröhlich. Darum sagt man ja auch immer fröhliche Austern. Und durch die leider viel zu selten gezeigten Wildwestfilme ist uns die Prärie nun besonders ans Herz gewachsen. Und Kenner dieser Filme behaupten mit Recht, es gehe nichts über die Prärie. Und das ist Traun für wahr richtig. Es geht wirklich nichts über die Prärie. Es geht nichts, es reitet nur über die Prärie. Es wird immer geritten und geritten und der eine ist auf den anderen geladen. Und darum wird geladen und geschossen. Geladen und geschossen. Naja, wird gar nicht mehr geladen, wird nur noch geschossen. Und ich möchte mich nun von Ihnen verabschieden. Ich meine, muss ja mal nicht sein. Und mit einem... So, hier. So. Mit einem kleinen Gedicht in 4 Zeilen. Mal trumpft man auf, mal hält man stille. Mal muss man kalt sein wie ein Lurch. Des Menschen Leben gleicht der Brille. Man macht viel durch. Balkan leitet sich also nicht vom Balkon ab oder so. Balkanisierung, mit Balkanisierung hat es was zu tun und bedeutet so viel wie Unzivilisation oder Hinterhof. Und selbstverständlich hatte ein solches Gebilde unserer schlagkräftigen Wehrmacht damals nichts entgegenzusetzen. Ne? Ja, diese alte Schulweisheit war mir noch von einem vollarischen Geschichtsbauker eingetrichtert worden. Doch die Welt dreht sich schneller als der Schall und man lernt nie aus. Als ich nun im letzten Jahr in friedlicher, kulturschöpferischer Absicht, Sie kennen mich ja, verehrte Hörer, mit Wohnwagen und Ungeziefer-Spraydose in den Balkan einrückte, da suchte ich nach den Erdhöhlen und nach den Blechkanisterbehausungen der Eingeborenen. Aber völlig vergebens. Was ich antraf, waren richtige Städte mit richtigen Häusern und obendrein Luxushotels. Und die Balkanesen nagten nicht mal mehr die Knochen von Missionaren ab. Ja, manches ist sogar besser als bei uns. Die Küstenstraße zum Beispiel an der jugoslawischen Adria hat weniger Verkehrszeichen als die Reeperbahn. Glauben Sie mir das? Man fühlt sich ungehost, ungehemmt in seiner Perversöhnlichkeit und kann nach Herzenslust aufdrehen. Die kleineren Ortschaften durchrollte ich also mit einem Schnitt von 120. Und die Kommunisten haben ganz schön gestaunt und mir mit offenen Mündern nachgestarrt. Hauptgewerbezweig hier ist der Fischfang, was natürlich den Nachteil hat, dass man einem überall nur Frischfisch vorsetzt. Er sieht zwar ganz appetitlich aus, naja, aber ich habe dann doch lieber, wissen Sie, zur guten deutschen Dose mit jugoslawischen Makrelen gegriffen. Lobenswert wiederum ist, dass sich in dieser Gegend auch die Teenager, hier heißen sie übrigens Backfische, also frisch halten. In Dubrovnik fischte ich mir eine Dunja-Reitertype, die zu der bewusst mittelalterlichen gehaltenen Stadt unbewusst angenehm kontrastierte. Und sie war ganz bei der Sache, als ich ihr die einzelnen Kontraste ausdeutete. Überhaupt die Balkanfrauen also. Sie arbeiten fleißig, tun, was man ihnen aufträgt und sind leicht zufriedenzustellen. Auf die Mitnahme deutscher Weiblichkeit, die ja immer ärger den grässlich emanzipierten Angelsächsin nacheifert, kann daher gut und gern verzichtet werden, ja. Bemerkenswert ist die bevorzugte Behandlung der westlichen Touristen. Ich hatte den Eindruck, die schätzen uns fast so sehr wie unsere D-Mark. Ja, dort gilt der Kapitalist noch was und wird respektiert. Daran merkt man ja auch, dass man im sozialistischen Lager weilt. Aber vor allem, dort bin ich Kapitalist, dort darf ich sein. Hier bin ich nur ein von Monopolbonzen ausgebeuteter Honorarsklave. Apropos sozialistisches Lager. Auf einer der vorgelagerten gewissen Inseln, die meist gar keinen Vokal haben, die heißt so Skrt oder Wut oder Brut oder so Kst. Da lernte ich eine Genossin kennen, die war nicht ganz linientreu. Ich meine, sie hatte schon tolle Linien. Die habe ich gesehen, weil man ja dort das Wasser nicht mit seiner Badehose beschmutzen darf. Nur, sie kannte ihren Marx und Moritz nicht so genau. Sie ging nämlich mit mir auf Tauchstation und ließ den angesetzten marxistisch-leninistischen Schulungsabend über Taktik und Strategie bei Ost-West-Kontakten einfach so mich nichts, dich nichts ins Wasser fallen. Was mich selbst reden so gar nicht so besonders gestört hat, nö. So schön es im sozialistischen Sozialismus ist, man sollte keine überflüssigen Fragen stellen und andere auch nicht. Ein Bekannter eines Bekannten von mir hatte irgendwo am Schwarzen Meer irgendeinen Passanten nach irgendeinem Weg zu irgendeinem Strand gefragt. Dabei war er zufällig an den örtlichen Blockwart geraten. Der stutzte mehrere Male und entschied sich still, dass solche tiefschürfenden Fragen nur von Agenten gestellt werden könnten. Er fing also eine Diskussion an. Ein Wort gab dasselbe. Und als sich die beiden abends voneinander verabschiedeten, war der Bekannte meines Bekannten zum kommunistischen Glauben übergetreten. Den Strand hat er dann erst am nächsten Tag ziemlich betreten. Übrigens, heute ist er tatsächlich Agent und lauert hier bei uns darauf, dass ihn jemand nach dem Weg fragt. So. Aber auch mit anderen Fragen kann man schief liegen. Als ich diese nicht ganz linientreue Genossin etwas fragte, was ein so stattlicher junger Mann und wie ich eben schon mal fragt, nicht wahr? So, da fragte sie zurück, warum fragen Sie so viel? Also sehen Sie, in manchen Fällen darf man nicht fragen. Und in anderen braucht man nicht zu fragen. Und ich habe sie doch gar nicht mehr gefragt. Und das war, ich frage sie doch fraglos am besten, nicht wahr? Ja. Wer nach Frankreich fährt, also in Paris ankommt, der jagt zunächst den Eiffelturm hoch, rennt an der Seine spazieren, hetzt durch den Louvre und treibt sich anschließend, ich kenne mich doch, am Montmartre herum. Erst dann, erschöpft und müde, sucht er sein Hotel auf und genau das, verehrter Hörer, ist völlig daneben gehauen. Das Wichtigste an Paris ist und bleibt das Hotelzimmer. Als ich beim ersten Mal und in der schlechteren Hälfte der Pariser Nacht mich die Stiege hochziehe, auf dem dunklen Flur umhertappe, die Tür endlich finde und öffne, da pralle ich doch zurück und kann nur noch Pardon, Mademoiselle hauchen, denn, Sie haben es vielleicht erraten, das Bett ist bereits besetzt und die Mademoiselle lächelt mich an wie die Mona Lisa im Louvre, nur anzüglicher und sei es auch nicht Lisa, sondern Lisette. Ich, mit den Gepflogenheiten noch nicht vertraut, stürze hinunter zur Rezeption und erst dort werde ich aufgeklärt. Nein, nicht so. Man klärt mich auf, dass ich begreife. Und nun plötzlich hellwach wieder nach oben stürze, wo die Lisette noch immer in meinem Bett liegt und lächelt, weil das inklusive ist. Man merke sich also, wer vorher genau informiert ist, braucht sich zwischen Place Pigalle und Place Blanche nicht die Hacken abzulaufen. Nein. Doch wenden wir uns ernsteren Dingen zu. Paris assoziiert ist die ausgesprochene Provinz, also die Provinz, ausgesprochen Provence, die zwischen Luxemburg und Andorra eingekeilt herumliegt. Manche sagen nun, Provinz sei nicht Provence. Normandie und Bretagne gehören wohl zur Provinz, nicht aber zur Provence. Also das sind Haarspaltereien. Jedenfalls dient die Provence dazu, Cognac und Camembert für Paris herzustellen und natürlich auch den Shampoos. Ja. Ich brachte regelmäßig Camembert mit, wenn ich zur Lisette. In Frankreich reist man am angenehmsten ohne Anhang. Unsere Frauen regen sich so leicht auf und als echte Kavaliere sollten wir ihnen das ersparen. Und damit sie nicht das von Lisette denken, was sie gerade denken, die Kleine stammt aus der Languedoc, wo die Mädchen nicht einfach ja bzw. oui, sondern ok sagen. Und das klingt doch ganz harmlos, ne? Ja. Um nochmal in das Hotelzimmer zurückzukommen, wer freilich eine zu niedrige Preisgruppe wählt, darf sich nicht wundern, wenn ihn drin nichts erwartet. Der muss hinaus in die Pariser Nacht, die allerdings auch nicht ohne ist. Das Nachtleben im Lido oder bei den Folies Bergères ist halb weltberühmt, ja. Die Revue-Girls haben Beine, zwar auch nur zwei, aber französische Beine. Selbst dann, wenn das dazugehörige Mädchen aus Düsseldorf stammt. Aus den Eckbistros klingt Cole-Porter-Musik, Paris loves lovers und irgendwo imitiert jemand Maurice Chevalier. Das alles ist sehr anregend, nur wie gesagt auch teurer als meine Lisette, die ja zum Hotelzimmerinventar gehört. Dass die Pariser Nächte so durchwacht sind, hat natürlich seinen Grund. Tagsüber ist Paris nicht mehr ganz das, was es früher war. Die pittoresken Slums mit ihren lokal kolorierten Ratten werden den Herren Einwohnern wegen abgerissen und durch Hochhausklötze ersetzt, wobei das berühmte Je ne sais pas was, diese romantische Frivolität, dieses Riffifige, wenn Sie wissen, was ich meine, also vor die Hunde geht. Manchmal, wenn man diese Viertel durchstreift, dann denkt man, das ist ja wie in Barmbek oder Neukölln und die brauchen gar keine Touristen. Und im Quartier Latin, wo die Studenten hausen, sollte der vorbeugende Globetrotter sogar einen Starhelm aufsetzen. Wie anno 1940. Mensch, als ich damals diese kleine, wie hieß sie da? Lassen wir das weg. Ja. C'est la vie. Die Pariser Nächte sind teuer, die Pariser Tage sind nüchterner geworden. Einmal, es war ein Tag wie jeder andere, gucke ich in das Reisebüro am Gare du Nord hinein und da bucht doch tatsächlich ein waschechter Franzose eine Pauschalreise nach Hamburg. Nach Hamburg? Ich frage ihn nur so ganz dumm, ich meine mal, das kann ich gut, was ihn denn so in den Norden ziehe? Und er entgegnet erstaunt, nach Hamburg? Der Liebe wegen. Also das hat mich ziemlich irritiert. Aber man sieht doch einmal mehr, die Franzosen haben toujours l'amour im Kopf, was mich wiederum an Lisette denken lässt. An Lisette, Lisette. Britain rules the waves. Und my home is the ocean. Und was hat es nun davon, nicht? Heute liegt die einstmal so stolze Weltmacht ohnmächtig vor den Toren der EWG. Trotzdem, derjenige, der gegen England fährt, wird erstaunt sein, wie zivilisiert doch alles zugeht. Die Briten sind gekleidet, also fast wie wir. Nur an der Damenkleidung wird gespart, noch mehr als bei uns. Geschickterweise hat man den Damen eingeredet, das sei ein neuer Volkssport, genannt Swinging London. Und die sportlichen Engländerinnen fördern dann nun wirklich Bemerkenswertes zutage. Sie fühlen sich wohl dabei und tun obendrein so, als ob es uns Touristen gar nicht gäbe. Typisch für Großbritannien sind die Streiks, nicht die Lucky Strikes, die eine wichtige Funktion in der soziologischen Infrastruktur sowohl der Nation als auch des Individuums einnehmen. Also zum Beispiel die Elektrizitätswerke abschalteten, saß ich gerade mit einer langbeinigen Brünetten in einer Londoner Pub beim Aale. Das heißt natürlich richtig Pub und Ale, aber wer versteht hier bei uns schon Englisch? Also die Engländer nennen das übrigens Timing. Und diese langbeinige Brünette verfügt über das ungewisse Irgendetwas. Sie hatte so, damals gab es ja noch keine Hotpants, aber sie hatte welche an. Und dass sie brünett war, merkte ich erst in der Morgendämmerung, denn beim mitternächtlichen God Save the Queen Care aus hatte man es übersehen. Außerdem ist Großbritannien das Land mit dem meisten Wetter. Und wer über dieses Thema nicht tiefschürfend zu diskutieren weiß, wird leicht für beschränkt gehalten. Kenner eröffnen die anspruchsvolle Debatte etwa mit der Diagnose fine. Der Gesprächspartner muss nun darauf mit irgendeiner überraschenden Wendung kontern, zum Beispiel very. Die Brünette und ich haben auf diese Weise die ganze Nacht rumgekriegt. Sie immer fine und ich immer very. Ja. Und wiederum, verehrte Hörer, merken Sie was? Man sollte auch bei der Engelandfahrt die Verlobte oder frühere Verlobte auf dem Kontinent lassen. Wegen der Wetterlage. Naja. So, nun der Humor. Also da bekommt unser einer ja Minderwertigkeitskomplexe. Die Briten haben nämlich so viel Humor, dass sie es für ganz unmöglich halten, dass der Rest der Welt auch etwas abbekommen haben könnte. Erzählen Sie daher keine schottischen Witze in Schottland. Als ich einmal bei einem Theaterbesuch in Edinburgh, so einen richtigen makabren Witz zum Besten gab, den mit dem Schotten, kennen Sie nicht? Also, ein Schotte geht mit seiner Frau ins Theater. Sie nehmen selbstverständlich die billigen Galerieplätze. Als es auf der Bühne losgeht, lehnt sich die Frau zu weit über die Brüstung und fällt ins Parkett. Da schreit der Schotte auf, nur das hätte ich mir denken können, ausgerechnet auf den teuersten Platz. Nachdem ich den Witz so recht plastisch vorgetragen hatte, da schickten sich die Einheimischen nicht einmal an, aus Höflichkeit zu lachen. Selbst dazu waren sie zu geizig. Naja. Noch schlimmer, was unser ohnehin lädiertes Nationalgefühl betrifft, erging es mir, als ich im Wembley-Stadion auf das gemogelte dritte Tor vom Weltmeisterschaftsspiel Deutschland gegen England 66 hinwies. Ja, das war doch gemogelt, nicht wahr? Ich habe im Fernsehen genau gesehen, wie... Naja, so mit uns können sie es ja machen. Ja, es gibt schon diesen köstlichen britischen Humor, man muss ihn nur finden. Die englische Küche ist entgegen anderer Darstellungen so gut, dass die besten Köche offenbar irgendwo im Ausland arbeiten. Das spürt man drüben in jedem Restaurant. Eine besondere Spezialität der Engländer ist bekanntlich der Tee, der 5-O'Clock-Tee, den man dann um 4 Uhr trinkt. In einem Lokal am Piccadilly hatte ich mal einen Ober, der brachte mir immer Tee. Ganz gleich, was ich bestellt hatte. Das heißt, vielleicht schmeckte auch alles nur wie Tee. Aber der war gut, das muss ich sagen. Ja. Und als ich anschließend mit der langbeinigen Brünette beim Petting saß, Petting, das ist so eine Art Ballspiel, nicht? Man wirft sich da gegenseitig die Bälle zu, also, da bot auch sie mir Tee an, als erstes. Und der war auch gut. Nachher bekam ich dann das Bestellte. Ja, das war fast noch besser. Italia est omnis divisa in partes tres. Das war lateinisch übrigens. Ja. Wir möchten Sie mit dieser anspruchsvollen Unterhaltung ein wenig verfordern, nicht wahr? Also Italien ist also dreigeteilt in Adria, Riviera und dem Hinterland. Wer zum ersten Mal den Rubikon überschreitet, beachten Sie bitte auch hier den geistigen Höhenflug meinerseits, der mag meinen, das Hinterland sei vielleicht entbehrlich. Nicht so der geübte Südland-Experte. Er weiß, dass das Hinterland notwendig ist, denn irgendwohin müssen ja schließlich die Eisen und Autobahnen führen. Und Kirchen und Kunstdenkmäler wollen ja auch untergebracht sein, wenn sie anderswo stören. Außerdem stellt das Hinterland die für Voll- und Halbpension so wichtigen Eingeborenen, die sogenannten Italiener oder Ithaker, die man an ihren vielen Bambini und an ihrem Gesang erkennt. Oh ja, Musik wird ja dort groß geschrieben. Denken Sie nur an Robinson Crusoe, Rita Pavone oder die Meilen der Scala, wo die ins Italienische übersetzten Werke Verdis und Puccinis also geradezu Triumphe feiern. Triumphe. Und auf irgendeiner Via Mala ging da eine schwarzhaarige Puppe vor mir her. Ob Sie es glauben oder nicht, die hatte sogar Musik im Gang. Mamma mia. Ja. Ach so, ja, was wollte ich sagen? Ja, auch die mit den Händen ausgeführte italienische Sprache ist ein einziges Fortissimo und wird nur von unseren, warum ist es am Rhein so schön, Sängern übertroffen. Wie die Prospekte der Reisegesellschaften vorschreiben, herrscht an Adria und Riviera permanent blauer Himmel. Und sogar nachts wird es ja ungern dunkler. Als ich mit Tina, das war diese Puppe mit der Musik im Gang, ich meine nicht im Korridor, also ich meine im Gang, also wenn sie geht, also gehend. Also mit der Tina, also als ich mit ihr auf die Dämmerung wartete, da dauerte das und wir haben sie dann auch gar nicht abgewartet. Nö. Für Sonnenfans ist das Klima also richtig. Aber auch für den, der nichts verträgt, ist gesorgt. Denn so heiß es hier dann und wieder auch nicht, das Klima. Nö, nö. Ja, ja. Der Strand also ist überall kilometerlang, fällt nur langsam ab und besteht aus kristallinisch glänzendem Sonnensand, der obendrein noch heilkräftig ist. Und das Meer reicht dort direkt bis zum Strand. Ist toll. Burgen sollte man aber noch nicht buddeln. Irgendwie mögen die das dort nicht. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Wissen Sie noch, damals am Monte Cassino haben uns da die Amis aber behakt. Also vermeiden Sie in Italien bitte, die Vergangenheit zu beleben. Ich wollte einmal nur ein Kompliment machen und sagte zu meinem Wirt, hier hat eure Macaroni-Armee die Front ganz tapfer gehalten, bis dann richtiges Militär eintraf. Ui, war der sauer. Die Italiener haben jetzt ja das, was wir früher immer hatten, eine unbewältigte Vergangenheit. Kein Wunder, denn zurzeit bewältigen sie ja noch immer unsere mit. Ja, gehen Sie doch bloß dort mal ins Kino, da werden Sie aber Verschiedenes erleben. Wer nach Italien reist, um Messerstechereien beizuwohnen, kommt nicht auf seine Kosten. Ich stand einmal 3 Stunden lang auf der Promenade im Rimini, ohne dass etwas Einschlägiges passierte. Die einzige scharfe Sache, die vorbeikam, war eben diese Tina. Also die italienischen Frauen sind seit den neuesten Scheidungsgesetzen geradezu gefährlich geworden. Tina hatte so etwas an sich, also was mich an den Vesuv erinnerte. Apropos Vesuv, der liegt weiter südlich und einige Besserwisser behaupten, auch Unteritalien gehöre zu Italien. Wir hier beschränken uns auf Fakten und wir wissen, dass um diese Region in Fußball und anderen Bürgerkriegen immer noch gekämpft wird. Also wie dem auch sei, Messerstechereien erlebte ich nicht. Aber als ich von Tina wieder runterkam, war wenigstens mein Auto gestohlen. Siehst du, sagte ich zu mir, was habe ich immer gesagt? Wieder Pustekuchen. Nach 2 Tagen bekam ich meinen Wagen zurück. Ein amerikanischer Hippie hatte ihn sich ausgeliehen. Lieber Hörer, Sie haben noch eine Frage auf dem Herzen. Ja, ja, und wir kommen jetzt darauf. Zum erfahrenen Globetrotter gehört, dass er seine Überlegenheit auch einmal vergessen kann und mit dem einfachen Volk Kontakt sucht. Wie aber quatscht man nun? Wie nähert man sich der Italienerin? Also ganz falsch ist auf Deutsch, hey Baby, zu rufen. Oder so ähnlich. Nein, man muss sich schon ein wenig der Landessprache befleißigen. Etwa, oh, bella ragazza, tollo, tollo. Oder so ähnlich. Nicht? Übrigens, das bringt mich auf etwas anderes. Unangenehm ist ja auch dieser Eingeborenenstamm, die sich Papagalli nennt. Der sich, eine Mamagalli gibt's ja gar nicht. Der sich Papagalli nennt und nur in seiner männlichen Form auftritt, um nordischen Frauen dumm dreist anzuflirten. Es empfiehlt sich daher, weise vorzubeugen. Lassen Sie Ihr anderes schönes Geschlecht lieber in Germania, ja? Ja, und wenn Sie nun auf meinen und Goethes Faden ins Land der Zitronen düsen und Sie treffen zufällig diese Tina, oh, war das eine Ragazza, dann bestellen Sie bitte einen schönen Gruß von mir, ja? Danke. In Österreich, verehrte Hörer, weile ich von allen Ausländern am liebsten. Erstens kann man sich jetzt wieder auf Deutsch ganz gut verständigen. Und zweitens mag ich Operetten so gern. Und ganz Österreich ist nämlich eine. Das ist nicht ganz up-to-date, ich sehe es ein. Ich meine, dass ich Operetten mag, aber das ist nun mal meine Persönlichkeit. Ja, ja. Schon die Landschaft muss den Kulissen irgendeiner Benatzky-Operette nachempfunden sein. Und die Leute raunzen einen so liebenswürdigen, bühnenreifen Dialekt und warten dabei nur auf uns, damit wir in ihren Seen baden, auf ihre Berge kraxeln und, Sie wissen ja, manche können es einfach nicht lassen, ihre Mägdelein bewundern, ja. Auch die Reise selbst spult und spielt sich ab wie eine Operette in 4 Akten. Im 1. Akt lernt man kennen. Die Pensionswirtin zum Beispiel. Wirtinnen, müssen Sie wissen, sind zumeist nicht nur liebenswürdig, sondern haben auch noch so etwas Liebenswürdiges an sich, wenn sie sich denken können, was sie sich gerade noch denken dürfen. Am liebenswürdigsten aber ist Vern. Vern, weil Vern die Hauptstadt ist. Ach, wie sie mich da empfangen haben. Damals, als ich noch Oberhordenpimp war, da wurde unser Also der Empfang. Es war im Prater. Gleich rechts oder war es links, ich weiß nicht genau, neben dem Riesenrad und der Fliederblüte. Das heißt, ich sah weit und breit keinen Flieder, aber es muss schon so gewesen sein, weil das so gehört. Und aus diesem Flieder trat die Abgesandte des Empfangskomitees hervor und die hatte etwas Hervortretendes an sich auch und begrüßte mich mit der artigen Ansprache. Na, Bub, kommst mit? Sei mal fesch, gell? Ich meine, ich kann nicht so gut einen Dialekt, aber also mir genügt's. Nun zum zweiten Akt. Man lernt lieben. Diese blaue, ach, jetzt, wie heißt dieser Fluss da? Jetzt komme ich wieder nicht auf den Namen. Also dann den lieblich plätschernden Wörthersee, mehrere Wirtinnen am Wolfgangsee mit ihren allerliebenswertesten Sachen und dann die Berglandschaften von denen und überall. Und wohin man guckt und auch nicht guckt, Berge, Hügel, sogar in dem Werner Hotelzimmer, wo mir die Mizi oder Mitzi, diese Empfangsdame, ihr Poesiealbum zeigen wollte. Übrigens lassen sie ihre Frauen, ihr Fräulein in der Ebene zurück. Solche Gratwanderungen sind allein schon gefährlich genug, das können Sie aber glauben, ja. Also, falls Sie aufgrund dieser ersten Akteindrücke nach Österreich fahren, dann Vorsicht beim dritten Akt. Die Szene bewölkt sich. Als ich mit Herrn Dorfdepp, der wurde so genannt, also eine Steigung unternahm und ihn mit Kamerad Schnürschuh betitelte, um in netter Form alte Ostmarkzeiten zu beschwören, da warf mir der wortkarge Mensch ein Obersteigerhonorar vor die Füße, sammelte es dann allerdings wieder auf und ließ mich allein. Und das sind 3000 Meter Höhe über dem Meeresspiegel. Das heißt, es war kein Meer mehr zu sehen. Auch die blaue Donau. Rie Donau, sehen Sie, ja, so hieß der Fluss damals. Ja, nicht. Nein, nur unter mir bemerkte ich undeutlich eine Gewitterwolkendecke. Und dann ohne Wagen, also mir wird noch heute ganz schwindelig. Ja, was wollte ich Ihnen noch vorschwindeln? Ach so, ja, und als ich einen Tag später ziemlich angeknackst, auch an den Knöcheln, wieder bei der Frau Wirtin sitze und mit einigen Wirtinnenfersen zu glänzen versuche, da lässt sie die Rechnung fertig machen. Und die hat mich fertig gemacht. Österreicher leiden bekanntlich an dem listigen Vorurteil, die Reichs- oder Bundesdeutschen seien besonders tüchtig. Und danach gestalten sie dann die Rechnung. Ja. Und dann das Fräulein Mitzi in Vern. Sie hatte die Champagnerflaschen kreisen lassen. Noch im zweiten Akt war das. Und als ich wieder aufwachte, war von der Mitzi keine Spur mehr zu sehen und von meiner Brieftasche auch nicht. Da fiel mir ein, was meine Erbmuhme immer sagte. Wenn einer so ein bisschen Meschugge ist, auf den sehen sie es alle ab. Ja. Naja, die Widrigkeiten aber schwinden, wenn man im vierten Akt wieder auf dem Bahnsteig steht, wo der Zug pünktlich eine akademische Viertelstunde später einläuft. Weil die Beamten drunten immer nach Vorschrift arbeiten, das kennt man ja jetzt. Man sieht noch einmal die Donau so blau, man hört noch einmal den See, den allerwörtesten, plätschern, geistig gewissermaßen, nicht wahr? Und man kann den Leuten nicht lange gram sein. Vielleicht hat man auch sich selbst falsch benommen. Bitte, das gibt es ja auch bei mir. Ich möchte mich gar nicht besser machen, als ich mich schon habe. Nee, der Abschied jedenfalls war versöhnlich und wurde sogar, wenn auch erst 4 Wochen später, von einem Happy End gekrönt. Eines Mitternachts, stellen Sie sich mal vor, ich stehe völlig arglos an der Ecke Große Freiheit, Reeperbahn. Da flüstert mir ein bekannter, liebenswürdiger Dialekt ins Ohr. Na, Bubi, kommst mit? Sei mal fesch, gell? Die Mitzi. Noch war mir doch das anhängliche Kind nachgereist, um mir die leere Brieftasche zurückzuerstatten. Ja. Und da konnte ich doch nicht Nein sagen. Und außerdem heißt es doch immer, tu Felix Austria Nubel, zu Deutsch, tu das glückliche Österreich heiraten, oder so ähnlich. Und das habe ich dann auch getan, oder so ähnlich. Dass es die Deutschen seit Kaiser Rotbarts Zeiten zum südlichen Dolce Vita zieht, das spüre ich jedes Mal, wenn ich in der dumpfen Stube arbeiten muss. Dass es uns aber in jüngster Zeit genauso unwiderstehlich nach Norden zum Aqua Vita zwingt, ist gleichfalls eine Tatsache, und zwar eine ziemlich nackte. Wie nun lässt sich diese Attraktivität Skandinaviens, man stößt ja bei jeder Nordfahrt unweigerlich auf Skandinavien, erklären? Spaßvögel behaupten, dass dort kultivierte Ausziehen wirklich ja anziehend. Ein billiger Witz. Sicher ja. Bloß der Witz ist, dass er bei manchen von uns gar keiner ist. Doch zur Strafe werden solche Buhmänner, die nur durch gewisse Magazine auf den nördlichen Geschmack kommen, herb enttäuscht. Oh, ich erinnere mich noch genau, wie verärgert ich vom Hauptbahnhof Kömaun oder Kopenhagen zum Tivoli hinüberschlenderte. Die Leute gingen ja nicht mal oben ohne. In Oslo die gleiche Verlade. Von Stockholm ganz zu schweigen. In Stockholm hatte ich nämlich eine blonde Kontaktadresse. Sie kennen wohl diese Annoncen. 1000 blonde Schwedenmädel suchen Intimbekanntschaft. Eine von diesen 1000 Blondinen hatte mit mir gegen einen Unkostenbeitrag von je 10 Mark, wäre jetzt vielleicht auch schon teurer, intimes Gebriefwechsel, also nichts eher Halsbrecherisches. Nein, nur rein platonisches Geplänkel über anatomische Einzelheiten und so und so. Und als ich nun hoffnungsfroh im 10. Stock eines Bürohauses in der Kungsgattern den Klingelknopf drücke und der Dame harre, die nun die Tür öffnet, da verschlägt es mir die schwedische Sprache. Die Blondine ist ein Herr und er ist nicht mal blond. Um es kurz zu machen, der alte Schwede verdiente auf diese Weise sein Salär, ein Ghostwriter sozusagen. Ich wollte ihn erstmal hart rannehmen, aber dann überlegte ich mir, dieser schriftstellernde Kollege muss ja auch irgendwie seine kolossale Figur, in die bequem zwei normannische Kleiderschränke hineingepasst hätten, durch den Winter bringen. Er tat mir leid und so zog ich denn die Tür hinter mir zu und mich diskret zurück. In Skandinavien wird gut und reichlich gegessen. Und das wirkt sich aus. Wer Silhouetten zu lesen versteht, kommt daher immer auf seine Kosten. Einmal, ich lehne mich gerade an eine Jungfrau an, also an diese schuppige Puppe da aus Bronze im Hafen von Kopenhagen, und denke an nichts Gutes, da erscheint eine andere Jungfrau. Zumindest war sie jung und ganz Frau. Nun sehen denen in der Regel wie Vivi Bach aus. Und mich riss es infolgedessen zwischen den beiden hin und her, bis endlich die künstliche unterlag. Ja. Und dass an der anderen nichts Künstliches dran war, das werde ich nächstens wieder feststellen. Außerdem konnte sie das Sch nicht richtig aussprechen. Und das war ausgesprochen schön. Ja. Selbstverständlich gibt es auch andere Landschaften in Skandinavien. Norwegen zum Beispiel besteht aus nichts anderem als Landschaft. Denn diese paar Einwohnerinnen, die vertun sich zwischen den vielen Fjorden. Denken Sie nur an 1940. Damals mussten wir uns zusammen mit den Tommys abrackern, um Norwegen zu einem halbwegs vernünftigen Kriegsgebiet umzugestalten. Und die Herren Norweger standen daneben, als ginge sich das Ganze gar nichts an. In ihrem eigenen Land. Na, das ist schon... Na... Ja, wer noch weiter nördlich ins Land der Mitternachtssonne reist, der sollte sich überlegen, was er will. Er darf sich nicht wundern, dass sommers die Sonne nicht untergeht und dass tatsächlich manche scheue Reh erst beim Mondschein auftaucht. Die Winter hingegen sind strapaziös, weil eine Nacht 6 Monate dauert. Also bei bestem Willen, das wäre nichts für mich. Wenn Sie gern trinken, nein, nicht nur so, sondern so kurze, also so, also kurz und gut, dann packen Sie vorher genügend Stoff ein. Die amerikanische Prohibition aus den 30er Jahren hat sich in Norwegen nämlich erst jetzt rumgesprochen. Ich kam dadurch in ein echtes Dilemma. Einerseits wollte ich meine Emma zu Hause lassen, wegen dieser scheußlichen Pornosachen da. Andererseits brauchte ich sie. Wer sonst hätte die vielen Bullen schleppen sollen? Und nachher mich? Wussten Sie übrigens, dass Grönland zu Dänemark gehört? Diese Vivi, von der ich vorhin berichtete, hat es mir unter dem Siegel strengster Vertrautheit erzählt. Dort bekommt man, und jetzt kommt's, die Eskimo-Frau als Morgengabe, als Gruß primae noctis gewissermaßen serviert. Das nenne ich Gastfreundschaft, naja. Ja, auf der anderen Seite aber so im Igloo, also ich habe noch von Dänemark her einen Schnupfen. Spanien liegt auf der anderen Seite von Frankreich und es lohnt sich. Wer das Abenteuer liebt, besteigt eine Chartermaschine und springt vorsichtshalber kurz vor dem Landen, bei dem die Jets oft noch, sehr romantisch, mit Taschenlampen eingewunken werden, per Fallschirm ab. Wer aber seinem Wagen noch etwas zumuten kann, der macht sich auf die Reifen, Richtung Südwest, in Frankreich scharf links, Pyrenäen rauf, Pyrenäen runter und wird nun belohnt durch einen herrlichen Küstenstreifen, Spanien. España. Dreht man sich ein wenig nach rechts, dann schweift der Blick ins Innere der iberischen Halbinsel, auch dort Spanien, wohin man sieht. Denken Sie nur an den Weltnamen Real Madrid. Trotzdem verharrt der gewiefte Tourist an der Küste, denn drinnen findet das ganze politische Leben statt. Manche sagen auch nicht statt. Costa dagegen bleibt Costa, ob Spanien, ob Bulgarien. Die Küstenstädte, da steht schwarz auf weiß in den Prospekten, haben ihre Ursprünglichkeit seit den Zeiten des Araber-Scheichs anno 1001 bewahrt. Schon damals muss es also Shopping-Centers, Nightclubs und Dancing-Bars gegeben haben. Und in der Bar Barcelona lernte ich nun, Sie erinnern sich gewiss, dass ich immer Kontakt zu den Leuten suche, eine glutäugige Barcelonerin kennen, die dort Flamenco tanzte. Wahrscheinlich hieß sie Carmen. Natürlich hieß sie Carmen. Zwischen dem 5. Flamenco ihrer und dem 6. Sherry meinerseits kamen wir uns näher. Nein, noch näher. Es folgte der 6. Flamenco ihrer und der 7. Sherry meinerseits und da flüsterte sie mir ins Ohr, Sisi? Was glauben Sie, habe ich später bereut, dass ich vom Spanischen nur das Wort Olé, Olé bedeutet im Französischen übrigens mit Milch, also Olé beherrschte. Und dabei bedeutet Sisi die bedingungslose Kapitulation. Schon Bing Crosby singt, in Spain they say Sisi. Ich aber konversierte penetrant weiter und weiter, bis zwischen dem 8. Flamenco, vielleicht war es auch der 10., ich hatte jedenfalls etliche Flamencos intos, bis also ihr Tanzpartner auf mich zukam, ganz nah, immer näher, immer näher. Ja, und hier fahren mir wieder zwei wichtige Hinweise ein. Erstens, erkundigen Sie sich vor der Abreise bei Ihrer Krankenkasse, welche Heilbehandlungskosten Sie bei einem Spanienaufenthalt übernimmt. Und zweitens, lassen Sie Ihre eheliche oder voreheliche Bindung zu Haus. Das Gelächter von meiner, klingt mir immer noch im Ohr. Sie sehen, die Spanier, wie auch viele andere hochstehende Naturvölker, sind unbändig stolz. Und das hat seinen guten Grund. Spanien war ja früher mit uns alliiert, damals, als in diesem Reich die Sonne einfach nicht unterging. Dann wurde das Bündnis aufgekündigt und von da an ging es bergab. Doch noch heute sind sie so stolz, dass sie ihre Eisenbahn nie pünktlich abfahren lassen. Die spanische Grandezza wird zu Recht deutlich, wenn man etwas ganz Banales, etwa die Herstellung eines Steaks, bei uns und dort miteinander vergleicht. In unseren Breiten transportiert der Agrikulturökonom seine Produkte ins Fließbandschlachthaus. Computergesteuerte Beile setzen sich in Bewegung und beim Fleischer klingelt die Kasse. 250 Gramm, 3,85 Mark. Das heißt, wenn es nicht inzwischen wieder teurer geworden ist. Dagegen España. Das Volksfest eines Stierkampfs. Schon Tage vorher strömt es herbei aus den umliegenden Ortschaften. Die Stadt legt ihr Festtagsgewand an und allmählich füllt sich das rund um die Menage. Schließlich kommt der Stier. Das Riesensteak springt aufs Spielfeld wie der Trainer einer Fußballmannschaft, gegen die ein Foulelfmeter verhängt wurde. Zuerst wagen sich die Capadores. Capeadores, so heißt das. Hervor und reizen ihn mit roten Taschentüchern bis zur Weißglut. Anschließend kommen die Picadores und die Banderillos, das ist auch wieder das Schwerste, Banderilleros in seiner Haut, die seine Haut mit Lanzen ritzen und mit geschmückten Stäben spicken und aufbereiten. Und dann endlich, die Damen schreien auf, tritt der Trocadero mit einem roten Laken und einem langen Tranchiermesser aus dem Abseits, tänzelt eine Weile anmutig umher und stößt an dem Stier den Spieß in den Steiß. Und der Stier, dieser Ochse, lässt sich das auch noch gefallen. Wie das Steak dann geschmeckt hat, das weiß ich nicht mehr, denn als ich aus meiner Ohnmacht erwachte, war ich eingefleischter Vegetarier geworden. Fleisch mag ich aber noch immer. Ich traf nämlich diese Flamenco-Carmen wieder. Wussten Sie übrigens, dass Costa Brava nicht brave Küste, sondern wilde Küste heißt? Also wenn ich da an Carmens letzten sehr individuellen Flamenco zurückdenke, kann ich das nur bestätigen, wie die wilde Küste.